Herren pünktlich angekommen und wir wollen sehr pünktlich beginnen. Sein Vortrag wird etwa 45 Minuten dauern und Herr Cosini ist so freundlich, die Übersetzung ins Italienische zu übernehmen. Ich würde dann das aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzen und er aus dem Deutschen ins Italienische, wobei er sich auch auf eine Zusammenfassung beschränken wird. Rex, komm, bitte fangen. Meine Damen und Herren, das Thema ist Adenauers Europapolitik 1945 bis 1963. Wenn von Adenauers Europapolitik gesprochen wird, so ist davon auszugehen, dass ihr eine Reihe von Vorgegebenheiten zugrunde lag, die von Adenauer nicht geschaffen oder beeinflusst worden waren, sondern die er vorgefunden hatte, die fremdbestimmt waren. Zu diesen Vorgegebenheiten gehörten der totale Zusammenbruch Deutschlands, der machtpolitische Niedergang Europas im Gefolge zweier Weltkriege, sowie die Herausbildung und Existenz des bipolaren Systems der Weltmächte USA und Sowjetunion. Das Ende des Dritten Reiches hatte Deutschland in ein totales Chaos gestürzt. Die gesamte Regierungsgewalt wurde von den Siegermächten wahrgenommen. Ein verantwortungsbewusster, zukunftsbedachter deutscher Politiker musste, um Deutschland vom leidenden Objekt allmählich wieder zum mithandelnden Subjekt werden zu lassen, nach Ansatzpunkten suchen, um diesen Weg möglichst aussichtsreich zu beschreiten. Eine Politik der Abkehr vom exklusiven Nationalismus, eine Politik des übernationalen Zusammenschlusses, schien für viele deutsche Politiker der ersten Stunde, so auch für Adenauer, die besten Möglichkeiten dazu zu eröffnen. Wie schon in den 20er Jahren, so hat Adenauer auch nach 1945 die politische Ohnmacht, in die sich Europa durch die Selbstzerfleischung der Weltkriege hineinmanövriert hatte, tief empfunden. In erster Linie verantwortlich für diese Entwicklung machte er den Hypernationalismus, den absoluten, unduldsamen Souveränitätsanspruch der europäischen Mächte. Wenn die geistigen und politischen Werte, die Europa in seiner Geschichte so reich geschaffen hatte, in der Weltpolitik wieder etwas zählen sollten, ja, wenn dieses Europa überhaupt überleben wollte, dann musste es diesem ruinösen nationalistischen Denken und Tun endgültig abschwören. Adenauer vergegenwärtigte sich bei seinen Situationsanalysen und Zukunftsplänen immer wieder die voraufgegangenen 50 oder 100 Jahre europäischer Geschichte. Bezugspunkt war ihm dabei häufig die Zeit um 1900, als Europa, verkörpert in seinen Großmächten, noch als intaktes Ordnungsgefüge den Lauf der Weltgeschichte bestimmte. Davon war rund 50 Jahre später nichts mehr übrig geblieben. Die ehemalige Weltmacht England hatte ihre Rolle ausgespielt. Das Bismarcksche Reich als einer der Grundpfeiler dieses Europa war durch den nationalsozialistischen Amoklauf zusammengestürzt. Österreich-Ungarn als Ordnungsfaktor im mittel- und südosteuropäischen Raum war schon 25 Jahre zuvor auseinandergefallen. Die europäischen Staaten und Völker konnten jetzt auf der Bühne der Weltpolitik vereinzelt nichts mehr ausrichten. Nur zusammengeschlossen würden sie wieder eine Rolle spielen können. Über ihnen, das war die von Europa selbst verschuldete Konsequenz, bildeten sich jetzt zwei neue Weltmächte, die USA und die Sowjetunion, heraus und gerieten allmählich in Gegensatz zueinander. Der Antagonismus war 1945 noch nicht fertig und unabänderlich. 3 Jahre später aber war er fixiert. In dieser Situation stellte sich für Europa mit seinem da niederliegenden Potenzial unweigerlich die Alternative, in diesen Ost-West-Gegensatz auf die eine oder andere Seite gezogen zu werden. Da die beiden Exponenten dieses Gegensatzes zwei sich ausschließende Weltanschauungen, der eine das abendländisch-christlich-demokratische Prinzip, der andere das kommunistische und atheistische Prinzip verkörperten, war für Adenauer das Ziel vorgegeben. Zusammenschluss der noch nicht unter kommunistischen Einfluss geratenen europäischen Länder und Anschluss an die westliche Führungsmacht. Mit diesen drei genannten Vorbedingungen sind auch bereits die wichtigsten Elemente des Europakonzepts Adenauers angedeutet. Aufs Ganze gesehen dürften Adenauers Antikommunismus und Russlandfurcht die zentralen Triebkräfte seiner Außen- und Europapolitik gewesen sein. Sie war also im Wesentlichen mit negativem und defensiven Vorzeichen versehen. Adenauer selbst hat zwar gelegentlich betont, dass die Vereinigung Europas auch aus sich heraus, also ohne die russische Gefahr, eine absolute Notwendigkeit sei. Doch ohne den Motor, den die Bedrohung aus dem Osten darstellte, wäre wahrscheinlich Adenauers Europakonzept auf dem Papier stehen geblieben und wäre wohl die ganze Europabewegung nach 1945 wie eine Seifenblase zerplatzt. Ich will dieses Moment der russischen Gefahr wegen der Kürze der Zeit nicht ausführen, weil ich vermute, dass Herr Dr. Buchstab darüber schon gesprochen hat. Ich will mich also mit dieser Andeutung begnügen, dass ich eben sage, das antirussische, das negative Russlandbild Adenauers, bestehend aus markantem Antikommunismus und aus Furcht vor dem russischen, vom Zarismus ererbten Expansionismus, also territorialen Expansionismus Richtung Westen, bestand, dass dieses Russlandbild, meine ich, der Motor, die Haupttriebkraft seiner Europapolitik, seines Europakonzepts, wie auch also seiner Europapolitik gewesen ist. Nun, in engem Zusammenhang mit Adenauers antirussischem Europakonzept steht seine Politik der deutschen Wiedervereinigung. Adenauer selbst hat diesen Zusammenhang stets im Auge gehabt und nach außen hin betont. Wie schon im größeren Rahmen von Adenauers Europapolitik, so ist auch im Bereich seiner Wiedervereinigungspolitik davon auszugehen, dass Adenauer Verhältnisse vorgefunden hat, die nicht er in erster Linie geschaffen hatte, sondern die von außen an ihn herangetragen worden waren. Die Spaltung Deutschlands war im weltpolitischen Schicksalsjahr 1948 aufgrund des Ost-West-Konfliktes so gut wie vollzogen. In den folgenden Jahren versuchte die Sowjetunion, sie in ihrem Interesse rückgängig zu machen, das heißt, auch Westdeutschland in irgendeiner Form unter ihren Einfluss zu bringen. Alle russischen Vorstöße zur deutschen Wiedervereinigung dürfen ernsthaft nur unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden, inklusive Stalins berühmter Deutschlandnote von 1952. Erst als eine Wiedervereinigung unter sowjetischem Vorzeichen auch den Kreml-Machthabern unrealistisch erschien, zu dieser Einsicht gelangte Khrushchev seit 1955, gingen sie von der Existenz zweier deutscher Staaten aus und verwiesen Adenauer in allen seinen Vorstößen zur Wiedervereinigung auf diesen ihren Grundsatz. Adenauer rechnete in der Frage der Wiedervereinigung genauso kühl wie seine Gegner im Osten. In dieser auf deutscher Seite mit so vielen Wünschen, Hoffnungen und schmerzlichen Illusionen beladenen Frage vermochte er sich wie kaum ein anderer in das Denken der russischen Führung hineinzuversetzen und gelangte von daher zu der klaren Einsicht, dass die Russen in Gestalt Mitteldeutschlands ein Faustpfand in der Hand hatten, das sie freiwillig, selbstverständlich nie herausgeben würden. Von Adenauers Warte her war es logisch, dass die Einheit, wie er es in der berühmt gewordenen Formel ausdrückte, nur in Frieden und Freiheit herbeigeführt werden durfte. Das heißt, sie konnte nicht von dem weltpolitischen Zwerg Deutschland, sondern nur im Zusammenhang einer Bereinigung des ost-westlichen Spannungszustandes, also in unbestimmter Zukunft vollzogen werden. In Freiheit konnte nur bedeuten, dass die Einheit nicht um den Preis der Freiheit erlangt werden, Westdeutschland sich also nicht in das kommunistische System Mitteldeutschlands hineinzwingen lassen durfte. Realistischerweise konnte das Fernziel der Einheit eigentlich nur über den Umweg der Einheit Europas angestrebt werden. So hatte Adenauer recht, wenn er einmal schrieb, ich zitiere, Der Weg in die europäische Gemeinschaft erschien mir der beste Dienst, den wir den Deutschen in der Sowjetzone erweisen konnten. Hierin liegt der Sinn der früher so viel berufenen Politik der Stärke, die Adenauer propagierte. Der Westen müsse sich durch Einswerden stark machen, denn nur aus der Position der Stärke heraus lasse sich mit einem machtbewussten Gegner erfolgreich verhandeln. Der ganze Streit um die Aufrichtigkeit von Adenauers Wiedervereinigungspolitik erscheint mir jedenfalls als Scheingefecht, wenn man die Wiedervereinigungsfrage aus der deutschen Nabelschau heraus und in die weltpolitischen Zusammenhänge hineinholt. Gewiss war in den ersten Jahren nach 1945 die sowjetrussische Deutschlandpolitik nicht eingleisig auf die Spaltung festgelegt. Das Fernziel der direkten oder indirekten Einverleibung ganz Deutschlands in den russischen Machtbereich stand jedoch fest. Echte Alternativen für Adenauers Wiedervereinigungspolitik über ein vereintes Europa hat es nach 1945-48 nicht gegeben. Jakob Kaisers Brückenkonzept verkannte grotesk die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten des geschlagenen Deutschland. Ebenso war Kurt Schumachers Prioritätensetzung, erst die deutsche Einheit, dann die europäische Einheit, überlebten nationalstaatlichen Kategorien verhaftet. Adenauers Wiedervereinigungskonzept erscheint als das einzig Realistische. Er fragte seine innenpolitischen Gegner mit Recht, ich zitiere, es konnte niemand erklären, wie ohne ein starkes und einiges Europa die deutsche Einheit in Freiheit zu verwirklichen wäre. Auch der Vorwurf, Adenauer habe die Einheit nur auf den Lippen geführt, er sei also in der Deutschlandpolitik doktrinär und immobil gewesen, lässt sich aufgrund der im letzten Jahrzehnt zutage geförderten Quellen nicht mehr aufrechterhalten. Seine Memoiren zeigen, wie ernsthaft und unablässig er sich mit der deutschen Frage beschäftigt hat. Ein Politiker, der noch klüger als Adenauer gewesen wäre, hätte nicht solche Memoiren schreiben können und in dieser Hinsicht ein so kunstvolles Lügengewebe spinnen können. Auch außerhalb der Memoiren nachweisbare deutschlandpolitische Überlegungen wie die sogenannte Österreich-Lösung, der Globke-Plan und der Burgfriedensplan beweisen die Fruchtbarkeit seines Denkens. Allerdings verschoben sich die Akzente im Laufe der Jahre und sie mussten sich angesichts der historischen Entwicklung auch ändern. Mag Adenauer anfangs, wenn auch nur entfernt, im Zuge der amerikanischen Containment- und Rollback-Strategie an eine Wiedervereinigung in freiheitlich-demokratischem Sinne und mag er an die von der deutschen Weststaatsgründung und von einem vereinten Westeuropa ausgehende Magnetwirkung auf den sowjetischen Machtbereich und damit die Sowjetzone geglaubt haben, so ging es ihm in den späteren Jahren um radikal herabgesetzte Nahziele, vor allem um die Erleichterung des menschlichen Loses der Deutschen jenseits des Eisernen Vorhanges. Adenauer klammerte sich sogar an die Hoffnung, dass die Russen in einer kommenden Auseinandersetzung mit den Chinesen einmal Europa und die USA bitter nötig haben und dann über die deutsche Frage mit sich handeln lassen würden. Bei der Beurteilung von Adenauers Deutschlandpolitik ist wieder zu beachten, dass die drei maßgebenden Westmächte im ersten Jahr fünf der 50er Jahre die deutsche Wiedervereinigung nicht nur abgeschrieben hatten, sondern sie auch gar nicht mehr ernsthaft wünschten. Als Alternative zu Adenauers Konzept der Wiedervereinigung über ein geeintes, starkes Europa ist in der innenpolitischen Auseinandersetzung immer wieder auf die Möglichkeit der Neutralisierung Deutschlands, also des Heraushaltens Deutschlands aus dem Ost-West-Konflikt hingewiesen worden. Adenauer hat sie leidenschaftlich bekämpft, angefangen mit Kaisers Vorstellung einer Mittlerfunktion Deutschlands zwischen Ost und West, über Stalins Deutschlandnote vom Frühjahr 1952 bis zu den zahlreichen Plänen europäischer, ja sogar amerikanischer Politiker zum Disengagement der Weltrivalen in bestimmten mitteleuropäischen Zonen. Adenauers Stellungnahme gegen eine Neutralisierung Deutschlands hängt wiederum eng mit seinem Europakonzept zusammen. Denn unter die zahlreichen Folgen einer Neutralisierung zählte er die Rückdrehung des europäischen Einigungsprozesses. Eine Entwicklung, um die es Sowjetrussland in den 50er Jahren immer ging. Eine deutsche Politik der Neutralität bezeichnete Adenauer als den Gipfel politischer Torheit. Ich zitiere, eine gefährliche Flucht in das Nichthandeln. Adenauers Gegnerschaft gegen eine Neutralisierung Deutschlands kreiste des Weiteren um folgende Überlegungen. Geopolitisch gesehen, diese Sicht ist in seinem Europabild stets grundlegend, hielt er eine Neutralisierung nicht für entspannungsfördernd, sondern im Gegenteil für spannungserzeugend. Ein Vakuum in der Mitte Europas übe naturnotwendig einen Sog auf die benachbarte größere Macht, also auf die Sowjetunion aus. Deutschland könne auch nicht mit Österreich oder der Schweiz, geografischen Randgebieten und machtpolitischen Quantités negligible, verglichen werden. Mit seinem demografischen, militärischen und wirtschaftlichen Potenzial stelle es immer eine Versuchung für Sowjetrussland dar. Aus eigener Kraft könne es sich solchen Versuchungen nicht erwehren. Eine weitere Folge einer Neutralisierung Deutschlands wäre der Abzug der amerikanischen und britischen Truppen vom europäischen Kontinent. Außerdem schätzte Adenauer die Vertragsmoral der Sowjetunion angesichts ihrer zahlreichen Vertragsbrüche seit ihrer Existenz. Adenauer errechnete sich die Zahl dieser Vertragsbrüche sehr genau, sehr niedrig ein, sodass er die internationale Garantie einer eventuellen deutschen Neutralität für entsprechend schwach hielt. Schließlich warf Adenauer den Fürsprechern von Neutralisierungsplänen vor, dass sie die Stärke der kommunistischen Parteien in Frankreich und Italien und die kommunistische Wühlarbeit in Deutschland außer Betracht ließen. Ein neutrales Deutschland, umgeben von starken kommunistischen Kräften, könne sich nicht lange keimfrei vor kommunistischer Unterwanderung halten. Alles in allem konnte Adenauer eine Neutralisierung nur als Vorstufe oder Zwischenstadium auf dem Wege einer endgültigen Sowjetisierung Deutschlands, dem eigentlichen Ziel Sowjetrusslands, erscheinen. Im Zustand des bipolaren Weltsystems muss eine Neutralisierung Deutschlands, sei sie als Mittlerfunktion zwischen Ost und West oder gar als Balancehaltung nach dem Vorbilde Englands, im System des europäischen Konzerts des 19. Jahrhunderts verstanden, tatsächlich unmöglich sein. Adenauer lehnte Neutralisierungspläne auch a limine ab, weil er dahinter die Gefahr witterte, dass sich die ehemaligen Siegermächte auf den Rücken Deutschlands einigen könnten. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren, auch unter de Gaulle, fürchtete er das Wiederaufleben einer russisch-französischen Annäherung. Seit der Präsidentschaft Kennedys, ausgehend von einer Einigung auf dem Gebiet der Atomwaffen, ein weltpolitisches Arrangement zwischen den USA und der Sowjetunion, bei dem deutsche Interessen geopfert werden könnten. Adenauer verglich diese Zwangsvorstellung, unter der er litt, mit Bismarcks Cauchemar des Coalitions und nannte seinen Albdruck den Potsdam-Komplex. Sein Einsatz für ein geeintes Europa sollte die Solidarität unter den westlichen Mächten gerade derart steigern, dass ihnen ein Arrangement dieser Art unmöglich gemacht würde. Die Tatsache, dass die westliche Führungsmacht unter Kennedy diese Solidarität nicht mehr in demselben Grad an den Tag legte wie unter Dulles, zeigte an, dass Adenauers Europakonzept an harte Grenzen stieß, ja in der Wirklichkeit sich sogar zurückentwickeln konnte. Fragt man nach dem negativen und defensiven russischen Aspekt von Adenauers Europapolitik nach weiteren Elementen, so ist als nächstwichtiges das Französische zu nennen. Es ist uneingeschränkt positiv zu bewerten, denn es ist zweifellos Adenauers große historische Leistung, von deutscher Seite aus Wesentliches für die deutsch-französische Aussöhnung getan zu haben. Nach der jahrhundertelangen deutsch-französischen Erbfeindschaft ist das Verdienst Adenauers nicht hoch genug zu veranschlagen. Die Überwindung dieser Feindschaft, die markiert ist durch Adenauers freudiges Aufgreifen des Schumann-Planes von 1950 und durch den deutsch-französischen Vertrag vom Januar 1963, kurz vor seinem politischen Abgang, bedeuteten ihm die Überwindung zugleich des übersteigerten deutschen und französischen Nationalismus. Den Nationalismus in der Form des 19. Jahrhunderts als unbedingte, das Lebensrecht der Nachbarn missachtende Souveränitätsbesessenheit fasste Adenauer als das genaue Gegenteil von Europabewusstsein und europäischem Integrationswillen auf. Die europäischen Nationalstaaten, so formuliert er es in seinen Memoiren, hatten eine Vergangenheit, aber keine Zukunft. Mit dem Vorwurf des überlebten Nationalismus verstand es Adenauer ausgezeichnet, bei innen- und außenpolitischen Gegnern Kapital für seine Europapolitik herauszuschlagen. Politiker und Parteien, die nicht wie er in dem Freund-Feind-Schema freies Westeuropa kontra Sowjetunion dachten, verdächtigte er des Nationalismus. Aber auch der französischen, holländischen oder belgischen Politik, die in den ersten Nachkriegsjahren territoriale Ansprüche an Deutschland stellten, warf er Nationalismus vor. Auf der höheren Ebene des Vereinigten Europa, wie er es forderte, mussten solche Ansprüche gegenstandslos werden. Hier liegt übrigens auch ein Schlüssel zu Adenauers Wiedervereinigungspolitik. Die Wiedervereinigung stellte er sich letztlich nicht im überkommenen nationalstaatlichen Sinn vor. In einem freien Europa, zu dem schließlich auch Osteuropa gehören würde, könnten sich die beiden deutschen Teile wieder zusammenfinden. Adenauer war realistisch und geschichtsbewusst genug, um zu erkennen, dass Nationalismus auch gesunde Elemente in sich trug. Das künftige Europa, so heißt es in einem Interview von 1953, solle kein Schmelztiegel werden, in dem die Nationalitäten zur Uniformität erstarren würden. Es solle in seiner Mannigfaltigkeit lebendig bleiben. Ich zitiere aus diesem Interview von 1953, das Verschiedene zu einer Einheit zu verbinden, das ist die Aufgabe. Das ist ja gerade das Gesunde an einem richtig verstandenen Föderalismus, dass es weiter Franzosen, Italiener, Deutsche, Holländer, Belgier, Luxemburger geben wird, in der größeren europäischen Heimat. Hier entsteht etwas Neues, ohne dass das Alte vernichtet wird. Das Nationale bleibt, nur ist es nicht mehr das Letzte und Höchste. Seit der Übernahme des Bundeskanzleramtes war Adenauer entschlossen, das Verhältnis zu Frankreich zum Angelpunkt seiner Politik zu machen. Er sah es als das wichtigste Problem nicht nur für Frankreich und Deutschland, sondern auch für Europa an. Die Schlüsselrolle der deutsch-französischen Beziehungen war ihm einfach darin gegeben, dass ohne eine radikale Bereinigung zwischen beiden Nachbarn, eine Einigung Europas und damit der Aufbau einer Abwehrfront gegen Sowjetrussland unmöglich sein würden. In den ersten Jahren nach dem Krieg diente ihm der Appell zur europäischen Integration, wie schon gesagt, zur Neutralisierung der französischen Forderungen auf das Saargebiet und das Ruhrgebiet. Hierbei griff er Gedanken auf, die er schon in der Weimarer Zeit als Oberbürgermeister von Köln geäußert hatte. Als diese Funktion erfüllt war, wurde die deutsch-französische Einigung mit einer durchweg antirussischen Spitze versehen. In der Kennedy-Ära sollte sie daneben auch der amerikanischen Politik die Grenzen der deutschen Gefolgschaft kenntlich machen. Für Adenauer musste es am Schluss seiner politischen Laufbahn eine Genugtuung sein, über die zahlreichen Rückschläge auf dem Weg zur europäischen Einigung zumindest das Kernstück, die deutsch-französische Einigung, unangefochten hinweggerettet zu haben. Nun, spätestens an diesem Punkt bei Erörterung der deutsch-französischen Beziehung im Rahmen der Europapolitik Adenauers erhebt sich die Frage, wie Adenauers Europabegriff denn geografisch zu umschreiben sei. Im Grunde genommen, obwohl hierüber das letzte Wort noch nicht gesprochen werden kann, reichte ihm, genauso wie de Gaulle, Europa vom Atlantik bis zum Ural. In einer im Mai 1946 gehaltenen Rede schloss er jedenfalls den europäischen Teil Russlands in ein vereinigtes Europa ausdrücklich mit ein. Das blieb indes eine vereinzelte Bemerkung. Von den nicht-russischen osteuropäischen Völkern erwähnte er höchstens Polen gelegentlich in seinen öffentlichen Äußerungen. Er dürfte sich dabei Zurückhaltung aus politischen Rücksichten auferlegt haben. Dass für ihn Europa geografisch aber nicht am eisernen Vorhang aufhörte, war ihm selbstverständlich. Denn sein geistig-politischer Europabegriff umfasste das ganze christliche Abendland. Und dazu gehörten alle Länder, ich zitiere, die eine reiche europäische Vergangenheit haben, wie er es in seiner letzten großen politischen Rede in Madrid am 16. Februar 1967 formulierte. Also auf jeden Fall etwa Polen und die Tschechoslowakei. Der geografische Rahmen, in dem Adenauer indes seine praktischen Integrationsbemühungen in die Wirklichkeit umsetzen konnte, blieb notgedrungen auf Westeuropa beschränkt. Daher müsste man genau genommen von Adenauers Westeuropapolitik, nicht von seiner Europapolitik sprechen. Kerngebiet waren hier wiederum die Deutschland unmittelbar benachbarten Länder, also Frankreich und die Benelux-Staaten. Italien trat erst später in sein Blickfeld, als De Gasperi ein in der europäischen Einigungspolitik geistesverwandter Mitstreiter wurde. Die iberischen und skandinavischen Staaten wurden von Adenauer nur sporadisch erwähnt. Eine besondere Bedeutung in seiner Europapolitik maß Adenauer der Stellung Englands zu. In den unmittelbaren Nachkriegsjahren war es für ihn eindeutig, dass Englands Mitgliedschaft zu Europa unerlässlich sei. Das Schicksal Englands hielt er mit demjenigen Westeuropas für absolut verbunden. Ein Wort von ihm, absolut verbunden. Möglicherweise hat er aber bei diesen deutlichen Äußerungen die Rücksichtnahme auf die englische Besatzungsmacht, hat dabei eine größere Rolle gespielt als seine persönliche Neigung zu England, die ja nie sehr groß war, höchstens umgekehrt. Als der europäische Einigungsprozess dann institutionell in Gang geriet und England sich wegen seiner besonderen Bindungen an das Commonwealth, die Adenauer damals aber schon als politisch aufgelöst ansah, und an die USA abseits hielt, bedauerte Adenauer die englische Rolle des Fabius Cunctator und entschloss sich, das deutsch-französische Verhältnis zum Rückgrat der westeuropäischen Einigung zu machen. Es war Adenauer klar, dass ein derart reduziertes Resteuropa der Sowjetunion allein nicht die Stirn bieten konnte und daher des machtpolitischen und militärischen Rückhaltes der anderen Weltmacht, der USA, unbedingt bedurfte. Die Bindung der USA an das Vereinigte Westeuropa fasste Adenauer als eine der beiden tragenden Säulen seines Europakonzeptes auf. Die Beziehungen Deutschlands zu den USA trugen aber einen anderen Charakter als die deutsch-französischen Beziehungen. Adenauer sah zwar weitgehend die Identität der Grundinteressen, ein Wort von ihm, der Grundinteressen Amerikas und Europas, aber in wichtigen Lebensinteressen konnten doch erhebliche Unterschiede bestehen. Die USA waren eine Weltmacht, Europa war es nicht. Die USA hatten daher Interessen nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Weltregionen, besonders im pazifischen Raum, zu verteidigen. Adenauer bemühte sich jedoch während seiner ganzen Kanzlerschaft, der amerikanischen Führung zu verdeutlichen, dass sich das Schicksal Amerikas letztlich in Europa entscheide. Dass in einer Rangordnung der Interessen, der amerikanischen Interessen, die pazifischen und asiatischen Belange der USA hinter ihren Belangen in Europa rangierten. Er bediente sich dabei folgender Denkfigur, die wie alle seine europapolitischen Überlegungen um die russische Gefahr kreiste. Sowjetrussland wisse, dass der Schlüssel der weltpolitischen Auseinandersetzung mit den USA in Europa liege. Wer Deutschland besitze, habe das Sagen in Europa. Wer über Europas Potenzial verfüge, sei in diesem Weltkonflikt eindeutig im Vorteil. Die USA, so also der logische Schluss dieser Überlegung, die USA verteidigten also in Europa ihre eigenen Lebensinteressen. Neben dieser Beschwörung richtig verstandener amerikanischer Interessen spielten in Adenauers Amerika-Bild noch damit zusammenhängende Überlegungen eine hervorragende Rolle. Die Furcht vor dem amerikanischen Isolationismus und die Sorge vor einem direkten Arrangement mit den Russen über die Köpfe der Europäer hinweg. Nicht? Das letztere ist der schon erwähnte, angedeutete Potsdam-Komplex. Adenauer benutzte andererseits solche Furchtvorstellungen auch gegenüber seinen europäischen Partnern, um sie zu größeren Anstrengungen zur europäischen Einheit anzuspornen. Denn ein Europa, das sich nicht auch selbst helfe, könne von den USA im Stich gelassen werden. Konkret bedeutete dies, dass sich Adenauer nach Beendigung des Koreakrieges unablässig Sorge um den Zusammenhalt und die Stärke der NATO machte. Wenn nun nach den Grundelementen und Grundfunktionen des Europakonzepts Adenauers das Augenmerk kurz noch auf die Ereignisgeschichte seiner Europapolitik gerichtet wird, so lassen sich darin vielleicht vier Phasen unterscheiden, die sich, etwas vereinfacht gesagt, auf folgende Formeln bringen lassen. Erstens, die rheinische Phase von 1945 bis 1950. Zweitens, die europäische Phase von 1950 bis 1954. Drittens, die amerikanische Phase von 1954 bis 58, 59. Viertens, die französische Phase von 59 bis 63. Vom Intensitätsgrad der europäischen Einheitsbemühungen her gesehen, wird ein deutlicher Anstieg von der ersten zur zweiten und ein ebenso markanter Abstieg von der zweiten über die dritte, zur vierten Phase sichtbar. Erstaunlich auf den ersten Blick ist, dass die erste Phase bereits mit dem Jahr 1945 anzusetzen ist. Erklärlich ist dies aber, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Adenauer in diesen Jahren Überlegungen aufgriff, die er bereits nach 1919 in der Weimarer Zeit angestellt hatte, nämlich die Einsicht, dem französischen Verlangen nach Sicherheit vor Deutschland durch übernationale Kooperation entgegenzukommen. Weiter den Vorschlag, besonders die Schwerindustrie des Ruhr- und Saargebietes mit der Schwerindustrie der unmittelbaren Nachbarn durch eine, wie er es nannte, organische Verflechtung zusammenzulegen und dadurch den Willen Deutschlands zu bekunden auf kriegerische Ausnutzung dieses Potenzials für alle Zukunft zu verzichten. Gegenüber den positiven Elementen hatte dieser Vorschlag aber auch eine defensive Funktion, wie schon in anderem Zusammenhang angedeutet. Er sollte den weitgehenden, im Grunde nationalistischen Ansprüchen, besonders Frankreichs, auf die westdeutschen Industriezentren einen Riegel vorschieben. Neben dem Moment, die als berechtigt empfundenen französischen Sicherheitsbedürfnisse zu befriedigen, ist in dieser Phase, der ersten Phase, sogenannten rheinischen Phase also, ein ausgesprochen antipreußischer Affekt festzustellen, den Adenauer mit vielen westdeutschen, besonders im rheinischen Gebiet verwurzelten Politikern der ersten Stunde teilte. Der preußische Zentralismus, Nationalismus und Militarismus wurden unter anderen Gründen verantwortlich gemacht für die verhängnisvolle Entwicklung der deutschen Geschichte. Sie sollten innenpolitisch durch den föderativen Gedanken und außenpolitisch durch den Rückgriff auf die historische und kulturelle Zusammengehörigkeit des gesamten Rhein-Mosel-Maßraumes überwunden werden. Adenauer begrüßte daher zum Beispiel die Gründung des Landes Nordrhein-Westfalen, die von der englischen Besatzungsmacht oktroyiert wurde, wodurch das historische Preußen amputiert wurde. Mit seinen Vorschlägen zur Befriedigung des französischen Sicherheitsbedürfnisses und zur Verlegung des deutschen politischen und geistigen Zentrums von Ostelbien in den Westen Deutschlands beabsichtigte Adenauer auch das Vertrauen der westlichen Siegermächte in die Ernsthaftigkeit des deutschen Umdenkens und Neuanfangs zu erwerben. Dieser aus leidenschaftlichem Europäertum und Ablehnung von Preußentum und deutschem Nationalismus gespeiste Vertrauensfeldzug war eine der Grundmaximen von Adenauers Außen- und Europapolitik der ersten beiden Phasen, mit deren Hilfe er Deutschland auch erfolgreich von den Fesseln des Besatzungsstatuts befreit hat. Paul-Henri Spaak hat ihn einmal als, Zitat von Spaak, als das wirkt, diesen Vertrauensfeldzug, als das wirksamste Mittel bezeichnet und vielleicht das einzige, um Deutschland vor sich selbst zu schützen. Ein in europäische Organisationen eingebundenes Deutschland töte den deutschen Geltungsdrang ab, gebe den Nachbarn das Gefühl der Sicherheit und Vertrauen und verhindere ein Zusammengehen Deutschlands mit Russland, also eine für den Westen gefährliche Rapallo-Politik. Die zweite Phase in Adenauers Europapolitik ist diejenige, in der sich sein Konzept der europäischen Integration zu verwirklichen beginnt. Der Akzent, mit diesem Konzept in erster Linie Frankreich zu beruhigen, verlagerte sich im Zuge des Kalten Krieges auf die Abwehr des sowjetrussischen Kommunismus. Wie in allen Phasen, so war auch in diesem Abschnitt Adenauer im Wesentlichen der rezeptive Partner. In keiner anderen baute er aber an der europäischen Einigung so begeistert mit und hat daher dem Einigungswerk von sich aus so große Antriebe und so viel Schwungkraft vermittelt. Den Plan Robert Schumanns vom 9. Mai 1950 zur Gründung einer europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, also der Montanunion, griff er ohne Zögern auf und sah ihn wie sein Schöpfer als Vorstufe zu einer politischen Einigung an. Er hat sich in dieser Euphorie auch am Vorbild des Deutschen Zollvereins von 1834, der schließlich zur politischen Einigung geführt habe, orientiert. Allerdings traf dieser Analogieschluss in dieser einfachen Verkettung nicht zu. Deutschland wurde nicht wegen, sondern trotz des Zollvereins, nämlich durch Bismarcks Revolution von oben geeinigt. Richtig ist nur, dass die wirtschaftliche Einigung, also im 19. Jahrhundert, das zersplitterte Deutschland in diesem Bereich an gemeinsames Handeln gewöhnte und damit das Einheitsbewusstsein förderte. Adenauer benutzte aber historische, wie auch aus eigener Lebenserfahrung gewonnene Argumente mehr mit Pragmatismus als mit sachgerechter theoretischer Schärfe. Adenauers Vorstellung hat es zweifellos entsprochen, dass auf die wirtschaftliche Integration die politische folgen sollte. Der Koreakrieg hat aber die Stufenordnung durcheinandergebracht, indem er dem Westen die Notwendigkeit zu verstärkten militärischen Anstrengungen drastisch vor Augen führte und 1952 zur Unterzeichnung des Vertrages über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft, die berühmte EVG, führte. Die Raison d'être der EVG, wie schon der Montanunion, war aber die schließliche politische Gemeinschaft. Daher hat der Erzzivilist Adenauer die Gelegenheit der neuen Zwischenstufe wieder mit beiden Händen ergriffen. Das jahrelange Tauziehen in Deutschland und Frankreich um die Ratifizierung des Vertrages hat diesen Schritt jedoch zum Scheitern gebracht. Adenauer macht in seinen Erinnerungen besonders den von der SPD hervorgerufenen Verfassungsstreit, der in den Augen des Auslands die Zuverlässigkeit und Treue des deutschen Partners in Frage gestellt habe, wesentlich für den Fehlschlag verantwortlich. Ohne diesen Zwist, diesen innerdeutschen Zwist zwischen den Parteien, meinte er, hätte das französische Parlament den Vertrag wahrscheinlich viel eher abschließend behandelt und genehmigt. 1954, als die akute sowjetrussische Bedrohung verzogen war, scheiterte er, der EVG-Vertrag, schließlich im französischen Parlament. Adenauer hat von den qualvollen Tagen gesprochen, in denen er die Debatten in Paris verfolgte und hat den Fehlschlag als Tragödie empfunden. Er hat ihn zeitlebens nicht verwunden. Denn 1954 markiert die Abkehr von den baldigen Erfolg versprechenden Bemühungen um eine politische Integration Europas. Es ist jedoch zu fragen, ob das Inkrafttreten des EVG-Vertrages die Stürme der Jahre überdauert hätte. Die Feuerprobe in Frankreich, das noch mit dem Algerien-Problem schwer belastet war, hätte er wahrscheinlich nicht bestanden. Adenauer hat vielleicht nicht deutlich genug gesehen, dass Frankreich damals eigentlich noch nicht reif für den Verzicht auf nationalstaatliche Souveränitätsvorstellungen gewesen ist. Er gab jedoch nicht auf und begrüßte den, wenn auch unbefriedigenden Ersatz der Westeuropäischen Union und der Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO Ende des Jahres 1954. In der dritten Phase nun lehnte sich Adenauer in seiner Außenpolitik auf dem Weg über die NATO stärker an die USA an. Er wurde zum Atlantiker, in Anführungszeichen, ohne selbstverständlich auf weitere Bemühungen in Richtung auf ein vereinigtes Europa zu verzichten. In der Person des Außenministers Dulles fand er in seinem Kampf gegen die kommunistische Weltgefahr einen kongenialen Partner, der sich diesem Kampf genauso verschrieben hatte wie er. In dieser Phase traten Adenauer aber auch die große Abhängigkeit Deutschlands und Westeuropas von ihrem Seniorpartner und die Ohnmacht Westeuropas im weltpolitischen Kräftespiel während des Ungarnaufstandes und des Suez-Konfliktes von 1956 schmerzlich vor Augen. Das gemeinsame Auftreten der USA und der Sowjetunion gegen Frankreich und Großbritannien in der Suez-Krise empfand Adenauer sehr bitter. Das ist also eine Verwirklichung seines Potsdam-Komplexes. Notwendiger denn je erschienen ihm wieder gemeinsame europäische Anstrengungen. Es war ihm daher eine Genugtuung, als nach der vorbereitenden Konferenz von Messina 1955 die 6 Länder der Montanunion ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit durch die römischen Verträge vom 25. März 1957 auf das gesamte Gebiet der Wirtschaft ausdehnten. Die europäische Bedeutung Italiens in diesem Zusammenhang würdigt Adenauer in seinen Erinnerungen mit folgenden Worten. Ich zitiere, wir hätten keinen bedeutsameren Rahmen für die Unterzeichnung finden können als die ehrwürdige Stadt Rom. Wenn wir jetzt versuchen, für die gemeinsame Zukunft Europas die Grundlagen herzustellen, so war uns das große gemeinsame Erbe, für das Rom Zeugnis ablegt, Verpflichtung. In der vierten Phase stand Adenauer ganz im Schatten der Politik de Gaulles. Er kehrte, nachdem er in der ersten Phase der deutsch-französischen Zusammenarbeit das Wort geredet hatte, zu ihr wieder zurück, da die Versuche zu umfassender politischer Gemeinsamkeit Westeuropas in der Zwischenzeit fehlgeschlagen waren. In der Berlin-Krise von 58-59 und während der Präsidentschaft Kennedys, in der die deutsche Frage ein Handelsobjekt der beiden Weltrivalen zu sein schien, lernte er die Festigkeit des französischen Partners schätzen. In der innenpolitischen Auseinandersetzung in Deutschlands um den richtigen Kurs der deutschen Außenpolitik wurde deutlich, dass die Europapolitik, Adenauers Europapolitik, in ihre amerikanischen und französischen Bestandteile zerfiel. Außenminister Schröder kann als der Exponent der proamerikanischen, atlantischen Außenpolitik gelten, der die Mehrheit der CDU folgte. Adenauer schwor sich jetzt mit Franz Josef Strauß und der CSU ganz auf die gaullistische Linie ein. Den kurz vor seinem Abgang von der politischen Bühne geschlossenen deutsch-französischen Vertrag vom 22. Januar 1963 empfand er wieder als Anfang der Bemühungen um ein größeres politisches Europa. Das Rad seiner Europapolitik hatte sich scheinbar auf das Jahr 1950 zurückgedreht. In seinem Schwanengesang am 16. Februar 1967 in Madrid fällte Adenauer ungewollt ein Selbsturteil über seine Europapolitik, als er feststellte: Seit dem Jahre 1962, ich zitiere, seit 1962 ruhen die Verhandlungen über die Europäische Politische Union. Aber der Gedanke der europäischen Einigung ist nicht tot. Ich glaube, dass Frankreich und Deutschland den Kern der Politischen Union Europas in Zusammenarbeit bilden können. Ob nun eine Föderation oder Konföderation entsteht oder welche Rechtsform es immer sein mag. Handeln, anfangen ist die Hauptsache. Zitat Ende. Anfangen hieß es 1945, hieß es 1950 und hieß es immer noch 1967. Über diesem Wort Adenauers liegt ein Hauch von Tragik, aber es bezeichnet auch den unbeugsamen Willen, weiterzuarbeiten trotz aller Rückschläge und die unerschütterliche Hoffnung, dass Europa sein Ziel schließlich erreichen werde. Ich komme zum Abschluss. In der Madrider Rede klingt an, dass Adenauer bezüglich der Formen, nach denen das europäische Einigungswerk gebaut werden müsse, ein blasser Theoretiker, aber ein großer Pragmatiker war. Anfangen und handeln hieß die Devise. Das Wie war ihm Nebensache. In einem anderen Abschnitt dieser Rede formulierte er es so: Wenn nicht gleich die bestmögliche Lösung erreicht werden kann, so muss man eben die zweit- oder drittbeste nehmen. Wenn nicht alle mittun, dann sollen die handeln, die dazu bereit sind. Diese Überlegung stand über seiner ganzen Europapolitik. Das Bessere war ihm stets der Feind des Guten. Sein Fernziel waren zweifellos die Vereinigten Staaten von Europas, die politische Union. Zwei Formeln, die er immer wieder gebraucht in dem Zusammenhang. Über ihre Struktur hat er sich wenig konkret ausgelassen. Ein Schmelztiegel oder ein Einheitsbrei sollte Europa, wie bereits erwähnt, nicht werden. Die Mannigfaltigkeit machte gerade den Reichtum Europas aus. Die politische Union sollte in erster Linie dazu dienen, die historischen Hypotheken, die in der Vergangenheit zu Konflikt und Krieg geführt hatten, abzubauen, nämlich den schrankenlosen Individualismus, den Souveränitätsdünkel, den exklusiven Nationalismus. Das Fernziel blieb unverrückt. Es war für ihn nicht wie für de Gaulle Volapük oder ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Flexibel und verrückbar blieben die Wege und Stufen, auf denen es erreicht werden konnte. Der Grad und Umfang der zwischenzeitlichen Vergemeinschaftung. Ob Staatenbund oder Bundesstaat, ob Integration oder Kooperation, eine Bindung an feste Konstruktionen war ihm fremd. Am Beginn seiner Europapolitik war Adenauer sofort bereit, wesentliche Stücke der deutschen Souveränität, die vor 1955 ja noch gar nicht zurückgewonnen war, auf supranationale Organe zu übertragen. Er wusste darin die Mehrheit der ihn tragenden politischen Kräfte in Deutschland hinter sich. Im Artikel 24 des Bonner Grundgesetzes war dieser Souveränitätsverzicht ausdrücklich ausgesprochen. Ein bis dahin einzigartiger Umstand in der europäischen Verfassungsgeschichte. Ein wünschbarer Weg war ihm zunächst die wirtschaftliche Union, der die politische Union folgen sollte. Nicht fertig ausgebaut, sondern von Bereich zu Bereich vordringend. Als der Weg durch den Plevenplan geändert wurde, war Adenauer sofort mit dem neuen Kurs der militärischen Union einverstanden, sofern er das Fernziel ansteuerte. Dass die Vergemeinschaftung der Schlüsselindustrien auf 6 Staaten beschränkt blieb, war eher ein Zufall. Sie konnte und sollte zahlenmäßig ausgebaut werden. Idealvorstellung war, wie er es in Madrid zuletzt aussprach, das ganze Europa mit Ausnahme der Sowjetunion. Aber auch geografisch muss mit irgendeinem Teilbereich begonnen werden. Adenauers Glaube an die Ausstrahlungskraft und Magnetwirkung, auch dieses Bild vom Magneten hat er immer wieder benutzt, dieser Glaube an die Magnetwirkung des Begonnenen blieb unerschütterlich. Nun mein eigenes Urteil in vorsichtigen Formeln. Man spricht in der Regel vom Scheitern der Europapolitik Adenauers. Dieses Urteil ist nur sehr bedingt richtig. Es ist unzulässig, als Bemessungsgrundlage nur diese letzte Phase seiner Politik zu nehmen. Adenauer hat einmal gesagt, der Feind für Europa ist nicht nur der Nationalismus, sondern auch der Hypereuropäer, der zu viel auf einmal erreichen will und am Ende gar nichts erreicht. Der Blick muss also gerechterweise auch auf die beiden ersten Phasen gelenkt werden. Hier hat Adenauer mit seiner Außenpolitik stolze, bleibende Erfolge errungen. Er hat mit seiner Politik des Vertrauenwerbens und der Westorientierung Deutschland in erstaunlich kurzer Zeit aus dem materiellen Chaos im Innern herausgeführt, es nach außen zu einem geachteten politischen Faktor in der westlichen Welt werden lassen, die Freundschaft früherer Gegner gewonnen, dem westlichen Deutschland die Freiheit erhalten helfen und den Grundstein für ein vereinigtes Europa mitgelegt. Das ist eine große Leistung, die Konrad Adenauer mit Gesinnungspartnern wie Robert Schumann, Alcide de Gasperi und John Foster Dulles in den 15 Jahren von 1948 bis 1963 erreicht hat. Haben die europäischen Politiker nach ihm in den 15 Jahren von 64 bis jetzt, bis 79, Ähnliches zu Wege gebracht? Das Schauspiel, das uns das neue Europaparlament in Straßburg in den letzten Monaten bot, zeigt, dass wir immer noch am Anfang stehen. Dieser Anfang ist aber unumkehrbar. Schönen Dank. Io non so se riuscirò tanto bene come ha fatto sempre il professor Ripken a tradurre. Il relatore ha posto innanzitutto sotto la nostra osservazione le premesse della realtà europea dinanzi alle quali si è trovato Adenauer. Le riassume nel totale crollo della Germania, nel crollo anche della politica europea, che sono state le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale, e una di queste premesse è rappresentata anche dall'esistenza di questo sistema bipolare di forze contrapposte, da una parte gli USA e dall'altra l'Unione Sovietica. Alla fine della guerra la Germania era ormai caduta in un caos generale, e una politica di esclusivo nazionalismo, una politica tutti quanti desideravano ormai che fosse, come anche Adenauer, che fosse superata una politica di esclusivo nazionalismo, perché in questa vedevano l'unica possibilità di ripresa. Cerco di riassumere. Sono stato nel premesso tre posizioni, tre punti. Primo, nella vista di Adenauer, primo di tutto ha tre cause per il crollo di 45. Primo, il ipernazionalismo. Il secondo, il desiderio e la necessità di tutti gli stati di Europa che non sono già già diventati comunisti, di non mai diventare regimi comunisti, e perciò il terzo punto, l'Anschluss, la connessione con gli Stati Uniti. In questo quadro, nel secondo capitolo della sua relazione, tratta sulla Wiedervereinigungspolitik, la politica per la riunificazione della Germania tagliata dalla conferenza del dopoguerra. E anche in questo, in questo contenuto, Baumgart prima di tutto parla della situazione che Adenauer non faceva ma trovava. Per Baumgart la Spaltung, la divisione di Germania nel 1948 è già fatto, è quasi fatto, ma secondo lui la Unione Sovietica fino al 55 intendeva di riunificare Germania in un stato comunista. Allora aveva speranze fino al 55 che tutta la Germania riunificata sarebbe parte del mondo sovietico comunista. E contro questo, contro questa politica, anche la unificazione, la politica europea, anche la politica europea è da vedere. Sono stati in Germania nella dopoguerra, secondo dopoguerra, sono stati altri progetti. Uno dei cui ha parlato del Jakob Kaiser, il leader del Partito Democratico Cristiano di Berlino e nei primi mesi del dopoguerra nella zona di occupazione sovietica, è la cosiddetta Brückenfunktion. Germania come il ponte fra l'est e l'ovest, in un certo senso lo stesso che pensava Schumann e tanti altri, Stresemann e tanti altri politici e teoretici germanici. L'altra posizione di Schumacher dell'SPD, che parlava di priorità, primo di tutto la riunificazione di Germania, poi la riunificazione europea. Invece Adenauer, una riunificazione tedesca è solo possibile in un concetto europeo, perché la differenza, la contrapposizione bipolare degli Stati Uniti e della Unione Sovietica fa impossibile tutte le altre possibilità, e perciò anche tutti i piani tedeschi, i piani dall'estero, dagli Stati Uniti, anche come Rapazzi Plan, eccetera, anche dall'Ovest, tutti i piani di neutralizzazione tedesca sono stati dibattiti da Adenauer con tutte le sue forze e anche tutte le sue emozioni e effetti, perché pensava che tutta la neutralizzazione sarebbe solo il primo passo di diventare parte del sistema sovietico, perché pensava che un vacuo della forza, neutralizzazione, è, secondo Adenauer, un vacuo, e pensava che tutti i vacui un voto che attrae tutte le forze contrapposte. E aveva due complessi. Parlava di se stesso, del suo Potsdam complex, e pensava, come Bismarck aveva il cauchemar de collection, e Adenauer aveva la paura che un giorno gli Stati Uniti e la Unione Sovietica si accordassero sulle spalle di Germania e Europa. L'altro complesso, che la Francia e la Unione Sovietica facevano in un più piccolo alleanza lo stesso. Nel terzo capitolo Baumgart parlava delle relazioni tedeschi-francesi, e pensa che questo elemento di Versöhnung, di conciliazione fra Francia e Germania è la più dura e la più grande Leistung. Come? Rendimento della sua politica. Le frontiere di come? Allora, la stellungnahme hängt wiederum eng mit seinem Europa-Konzept. Le frontiere europee per Adenauer non furono mai definiti precisamente. Ma, insomma, perché pensava pragmaticamente, furono il massimo fu tutti i paesi che sono stati paesi cristiani parte di Europa. Parlava raramente sull'Ost-Mitteleuropa, sull'Europa di l'Est, perché aveva le ragioni politici di non parlarlo. La sua storico, un concetto geografico, dice sì. Un concetto storico sì. E un concetto politico dell'Europa. Ecco. Poi sull'Inghilterra Baumgart aveva un piccolo capitolo della sua relazione e secondo Baumgart le relazioni e il concetto hanno di Inghilterra sempre era un estraneo della comprensione della direzione di Adenauer. E poi nel fine della sua relazione fa una periodizzazione della cosiddetta Ereignisgeschichte. In Germania nel 10-20 anni, ultimi 10-20 anni, 20 anni, noi abbiamo il concetto di Ereignisgeschichte contro Strukturgeschichte. Ereignisgeschichte è la storia cronologicamente dei fatti e la sua periodizzazione. E Baumgart fa quattro periodi. Prima la fase renana di 45 al 50, seconda la fase europea, terza la fase americana dal 54 al 59 e poi una fase francese dal 59 al 63. E poi fa una breve narrazione dei più importanti fatti, trattati, eccetera, di queste quattro fasi. Mi sembra che non sarebbe necessario di ripetere tutte le particolarità, perché sono anche cose delle quali noi abbiamo già parlati nei giorni scorsi, ma nel riassunto della sua relazione domanda se Adenauer, se la politica europea, la politica estera di Adenauer, la politica europea è un scheitern, è un fallimento, vero? È fallito. E Baumgart ha dubbi sul fallimento di questa politica, perché domanda le premesse del giudizio di Baumgart non sono solo i trattati della seconda fase, come il trattato di difesa che è corollato, ma dice sono due cose, due cose che ha nella prima e seconda fase. Primo, la prima cosa è la der Vertrauensfeldzug, wie soll man das Vertrauen werben, come si può tradurla? La fiducia. Sì, come? La fiducia. Sì, una campagna per la fiducia della Germania nei paesi presso gli alleati, e poi questo mi sembra è per Baumgart la cosa fondamentale, la Westorientierung, l'orientamento fisso di Germania nel complesso della politica estera di l'Ovest. Questo è la sua, fu il suo scopo principale che ha fatto. Mi scusi che ho